Die Landesvereinigung der Massenorganisationen, bestehend aus dem Zentralvorstand des kim-jong-istischen Jugendverbandes, dem Zentralvorstand des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, dem Zentralvorstand des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas und dem Zentralvorstand des Demokratischen Frauenbundes Koreas, veröffentlichte am 17. Oktober eine Erklärung. Darin hieß es: Zurzeit erscheint die südkoreanische Präsidentin Bakune mit ihrem scheußlichen Gesicht tagtäglich auf öffentlichen Veranstaltungen wie der Feier zum Tag der Armee und der Kabinettssitzung und redet dabei von der tyrannischen Politik und der Zersplitterung der Staatsordnung. Sie lässt böswillig ganz absurde Äußerungen fallen, als ob im Inneren der TVRK etwas geschehen sei. Sie spricht von der Umwandlung der Flucht aus dem Norden für Lebensunterhalt in die Flucht für Emigration und der Flucht der Elitenschicht aus dem Norden und versucht, den Eindruck zu erwecken, als ob viele Flüchtlinge aus Norden in Südkorea gekommen seien. Diese verrückte alte Frau bezeichnet die korrupte Gesellschaft Südkoreas als Hort der Freiheit und sprach ohne Zögern, dass Südkorea für die Verwirklichung des Traums und Glücks der Flüchtlinge aus dem Norden alle Wege öffnen und sie begrüßen würde. Ihre Handlanger und die konservativen Kräfte, einschließlich der Beamten des Vereinigungsministeriums, die sich der dummen Propaganda Park Geun-hyes für die Flucht aus dem Norden anschließen, machten den sogenannten Plan für den Bau des Viertels für Flüchtlinge aus dem Norden bekannt. Um die Propaganda von Park Geun-hye glaubwürdig zu machen, hätten sie den Abschaum der Menschheit, der vor langer Zeit wegen seiner Verbrechen in Südkorea geflüchtet war, dazu auf, allerlei Theater zu inszenieren. Diese unbesonnenen Handlungen des landesverräterischen Regimes Südkoreas, das sich wie besessen für die hinterlistige Anti-TVRK-Kampagne einsetzt, sind völlig wertlos. Sie sind zweifellos faustdicke Lügen, die sie wegen ihrer extremen strategischen Unterlegenheit gegenüber der TVRK, dem mächtigen Atomstaat und der Hoffnungslosigkeit erfunden haben. Alle Kreise und Schichten Südkoreas, ja sogar der politische Kreis, verspotten und verurteilen die leichtsinnigen Handlungen des Park Geun-hye-Regimes. Die starke revolutionäre Armee von Park Do-san brandmachte bereits die Park Geun-hye-Clique, die wagemutig von der Operation für Beseitigung des Kommandostabs redet und auf das Führungsgremium der koreanischen Revolution lauert, als Erzfeind der Nation und hat das Blaue Haus, Zitadelle aller Verbrechen, im Visier. Da Park Geun-hye die verzweifelt rast, ihre Absicht zur Vereinigung des Landes durch Einverleibung offenbart hat, erklären die Werktätigen in der TVRK voller Ernst, dass sie sich zum gesamtnationalen heiligen Kampf für den Umsturz des korrupten reaktionären Herrschaftssystems Südkoreas und die Beseitigung von Park Geun-hye erheben werden.